Ausgabe unseres Filmwechsel-Podcasts. Wie zuletzt sind wir heute in reduzierter Besetzung. Ich bin der Stefan und neben mir sitzt John. Hallo. Genau, und die letzten Wochen haben wir schon über allerlei mögliche Themen geredet und immer viel dabei Netflix, weil wir das als Hauptquelle nutzen. Und da dachten wir uns, reden wir doch einfach mal allgemein über Netflix, was es da denn so Tolles gibt und wie sehr wir das nutzen. Und da würde ich dann einfach mal gleich einsteigen mit der Frage, was du denn gerade guckst bei Netflix? Ja, also ich glaube, was Netflix momentan auch so auszeichnet, und da sind auch die Sachen, die ich am meisten schaue, sind die Serienproduktionen, die jetzt auch wirklich aus dem Hause Netflix stammen. Das ist auch das, was ich regelmäßig dort schaue, und zwar die zweite Staffel von Fargo schaue ich jetzt regelmäßig. Jede Woche, du glaube ich auch? Ja, also nicht so regelmäßig, sondern immer, wenn ich mal Lust habe. Aber es ist keine Netflix-Eigenproduktion. Nein, es ist keine Netflix, okay. Ja, ist gut. Von FX, aber in Deutschland ist es nur bei Netflix zu sehen. Ja, genau. Ist auf jeden Fall jede Woche zu einem Stichtag zu sehen bei Netflix. Das ist so eine der stärksten Serien, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die erste Staffel auch über Netflix verfügbar war. Ja. Ja, ne? Klar. Ja. Da habe ich eine Kritik geschrieben, ist ja für mich eine der, wenn nicht die beste Serie gewesen. Also die erste Staffel war für mich wahrscheinlich die beste Staffel einer Serie, die ich je gesehen habe. Ja. Und die zweite kommt im Moment noch nicht daran an, aber ist ja erst zur Hälfte rum. Ja, man kann vielleicht noch für alle sagen, die das jetzt nicht so kennen, oder zumindest nur den Film zum Beispiel von den Coen-Brüdern kennen, der gleichnamig ist, Fargo, von, weiß ich nicht, auch schon 10 Jahre alt. Es ist zwar ein ähnliches Setting, beziehungsweise spielt auch irgendwo im Norden Nordamerikas, verschneite Gegend Minnesota, hat aber jetzt nicht so viele Parallelen zu dem Film. Es gibt immer wieder Anspielungen. Es gibt Anspielungen, genau, aber es ist komplett eigenständig. Und ist viel besser. Und ist auch besser als der Film, ja, muss ich auch sagen. Und die zweite Staffel, denke ich, kann man auch schauen, ohne die erste Staffel gesehen zu haben. Ja. Wer zum Beispiel da ausgestiegen ist oder so. Die zweite spielt 30 Jahre vorher und sind eigentlich kaum Charakterüberschneidungen. Also es gibt, wie gesagt, auch mal Anspielungen oder so, aber ansonsten ist die eigenständig und läuft gerade, ist in der 5. oder 6. Folge und ist wirklich stark, also hält mit anderen Serien oder Filmproduktionen. Also was mich bloß an der Serie, also stört mich nicht, weil also der Film hat ja davon gelebt, dass es in Fargo spielt, was so eine verschneite Kleinstadt ist, wo vielleicht einmal im Jahr einer erschossen wird. Mhm. Und dann passieren da halt schlimme Dinge. Ja. Und das ist ja in der Serie eigentlich dieselbe Prämisse, aber da passiert nun so viel Quatsch hintereinander, dass irgendwie dieser Charme, der in einem Film rüberkommen soll, eigentlich nicht mehr da ist. Mhm. Also habe ich das Gefühl, aber mich stört es halt nicht. Aber wenn man jetzt den Film so geil fand, weil dieses Verschlafene da drin war, das finde ich in der Serie gar nicht. Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ich habe die letzte Folge am Mittwoch gesehen und da sagt einmal der Hauptdetective, dass oben in Fargo auch sich ganz viele schlimme Sachen ereignen. Das heißt, ich glaube, die zweite Staffel spielt gar nicht direkt in Fargo. Das ist alles im Umkreis von Fargo. Genau, sondern es ist dann nochmal eine andere Stadt. Ich weiß nicht, ob die nochmal namentlich erwähnt wird. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Aber haben wir beide gesehen. Genau. Das ist bei Netflix. Das ist auf jeden Fall toll. Und gucken wir jetzt weiter, ja. Fargo, ich glaube, das ist die einzige Serie, die jetzt momentan noch läuft, die ich verfolge auf Netflix. Wo jetzt wirklich auch wöchentlich was Neues erscheint. Das ist ja sonst nicht bei Netflix. Sonst machen sie ja immer die ganze Staffel sofort raushauen. Ja, stimmt. Bei Fargo ist es halt jetzt so, weil sie halt nicht auf Netflix läuft in Amerika, sondern auf dem Sender FX. Ach so. Und in Deutschland, also sie können ja nicht die ganze Staffel raushauen, wenn nur jede Woche eine kommt. Dann war das bei einer anderen Serie, auf die wir auch noch zu sprechen kommen wollten, und zwar Better Call Saul, wahrscheinlich genauso, weil da kamen die dann auch wöchentlich raus. Better Call Saul ist eine Eigenproduktion. Ist doch eine Eigenproduktion, aber die haben sie auch nicht auf ein Stück rausgehauen, sondern immer auch nur wöchentlich. Echt? Genau. Dann ist es wahrscheinlich keine Eigenproduktion. Okay. Aber doch, es ist eine Eigenproduktion. Es ist eine Eigenproduktion. Dafür spricht ja auch, dass man auch letztes Jahr so, man hat ja draußen mal viel Werbung von Netflix gesehen, an irgendwelchen Busstationen, ist mir zumindest mal aufgefallen. Habe mich auch mal gefragt, ob das sowas bringt als Werbung, weil ja Netflix immer nur so ein kleiner Schriftzug drunter war und wäre jetzt nicht unbedingt den Bezug dazu hat, sieht er Better Call Saul, sieht er so einen Anwalt oder sieht einen Spruch von House of Cards und kann er jetzt erstmal assoziiert es nicht mit so einer Videoplattform direkt, aber ich glaube, es hat dann doch ganz gut geklappt. Ja, Netflix ist ja auch relativ bekannt. Mittlerweile ja, ja. Also die sich damit auskennen, die wissen, was es ist. Also, ja. Und alle anderen, denen ist es dann ähnliche Zielgruppe. Genau. Okay, Better Call Saul haben wir eine Eigenproduktion. Genau, haben wir auch beide gesehen. Nee, hast du nicht gesehen? Ich habe die erste Folge gesehen, aber. Okay. Ich noch gucken, ja. Aber ist jetzt nichts. Genau, also natürlich eine der stärksten Serien, finde ich auch. Die hat so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, die ersten 2-3 Folgen. Wurde aber immer besser. Ist vielleicht jetzt nicht so dramatisch oder spannungsgeladen wie Breaking Bad, aber halt auch dafür lustig. Dafür ist die Figur ja auch in Breaking Bad mehr als Sidekick, ja. Dargestellt gewesen. Genau. Aber über Eigenproduktion können wir ja am Ende nochmal oder später nochmal sprechen. Dann nochmal zu welchen, die du jetzt verfolgst, genau. Gibt es da noch was? Achso, ja, ich gucke im Moment mehrere Sachen. Zum einen ist ja vorgestern die neue Marvel-Serie rausgekommen, Jessica Jones. Die ist quasi die Fortsetzung zu Daredevil. Achso, habe ich auch nicht gesehen, nur die erste Folge. Also ist ja auch eine Eigenproduktion, ist auch, ich habe jetzt die ersten 3 Folgen gesehen, ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Also, und ist halt Marvel-typisch. Also, wenn man das guckt, da kann man nichts falsch machen. Und es ist witzig, ist eine nette Serie. Also für mich ist jetzt kein Meisterwerk, Daredevil hat was völlig anderes gemacht, Jessica Jones versucht jetzt daran anzuschließen. Werde ich auf jeden Fall weitergucken. Dann gucke ich halt noch Fargo, wie du schon gesagt hast. Und ansonsten habe ich letzte Woche Archer fertig geguckt. Die 6. Staffel. 6 Staffeln gibt es davon? Oha. Ja, da kommt im Januar die nächste. Okay. Und ist ganz witzig, weil jetzt gerade, also jetzt ist vielleicht ein bisschen abseits vom Thema, aber letztens kam ja Mr. Robot in Amerika. Ist, glaube ich, jetzt durch. Und in Deutschland kann man es jetzt auf Amazon gucken. Und da macht der Christian Slater mit. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Vom Namen her schon, müsste es mir aber nochmal... Ja, True Romance hat er mitgemacht. Ich kenne jetzt auch keine Filme von ihm, aber ich weiß nur, dass im Rahmen von Mr. Robot halt oft gesagt wurde, wo kommt denn Christian Slater auf einmal her? Ja. Der kann ja gar nichts. Aber bei Archer spielt er eine Hauptrolle, aber halt in der Zeichentrickserie. Aber da spielt er sich selber. Und dann sagen sie mal, oh, Christian Slater ist hier. Nein, nennt mich nur Slater. Also völliger Schwachsinn. Aber ich fand es nur witzig, dass er bei Archer die ganze Zeit da ist. Ja. Und aber immer sagen kann, kommt mit Christian Slater her. Ja. Ja, der ist, Archer, genau. Archer ist ja auch keine Eigenproduktion, habe ich jetzt aber zu Ende geguckt. Und ansonsten will ich halt immer Serien zu Ende gucken. Also wenn ich jetzt Jessica Jones und Fargo gucken. Ja. Und nebenbei gucke ich halt Filme auch sehr gerne auf Netflix. Ja. Aber darüber reden wir auch noch später. Genau. Dann können wir ja nochmal um nochmal auf Serien zurückzukommen. Die stärksten nochmal so ein bisschen vielleicht auch nochmal. Die wir auf Netflix benennen, gesehen. Und die wir gesehen haben, vor allem auf Netflix. Erinnere ich mich halt sofort dran an Narcos, die ich jetzt gesehen habe, als sie lief. Die ja auch am Stück direkt rausgebracht wurde, genau. Mhm. Ist ja auch eine Netflix-Eigenproduktion. Und braucht man zum Ende jetzt gar nicht so viel sagen. Aber ich möchte sagen, tolle Serie. Ich glaube, du hast die noch nicht geschaut, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob du es vorhast. Auf jeden Fall empfehlenswert und man sieht auch. Schon oft gehört. Ja, genau. Also an Serien. Weiß nicht, hätte ich jetzt viele Eigenproduktionen, die ich inzwischen schon gesehen habe. Also Fargo ist jetzt die nicht Eigenproduktion, aber die haben wir ja schon geredet, ist toll. Da habe ich noch den Tatortreiniger gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne ihn, ja, aber ich habe es nicht gesehen. Ist eine deutsche Produktion mit Bjarne Mädel. Und Pastewka habe ich auch noch gesehen. Also Pastewka und Tatortreiniger sind so die deutschen Serien, die ich geguckt habe. Sind auch so mit fast die lustigsten deutschen. Ja, die einzigen. Die man wirklich gucken kann. Tatortreiniger ist halt... Ja, ist skurril. Da ist halt jede Folge ist da ein Tatort, den es zu reinigen gilt. Und dort trifft dann halt der Bjarne Mädel als Tatortreiniger auf die verrücktesten Personen und redet dann mit denen. Fand ich ganz nett. Ja. Aber ist halt so, also es fehlte einfach an Geld. Also man hätte sicherlich noch mehr daraus machen können, aber aus dem, was man gemacht hat, ist schon eine super Serie. Und Pastewka ist, finde ich eigentlich super. Die letzte Staffel war ein totaler Reinfall. Fand ich extrem schlecht. Kommt jetzt aber, glaube ich, noch, läuft immer noch, oder? Nee. Ich habe letztens gesehen, dass Pastewka geschrieben hat, dass es wohl nicht weitergeht. Ja, okay. Beziehungsweise er nicht sagen kann, wann. Er macht ja auch gerade das deutsche Breaking Bad. Richtig, habe ich damals mitbekommen, ja. Gibt es davon schon eigentlich irgendwelches Material? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt ist letztens eine Serie von ihm rausgekommen, aber es ist, glaube ich, nicht dieselbe wie. Ach, ich weiß es nicht. Ja. Deutschland interessiert mich. Ja. Dann habe ich gesehen noch BoJack Horseman. Ist eine Eigenproduktion. Ja. Mit dem Mensch mit Pferdekopf. Ja, habe ich mich noch nicht angetraut. Die ist ganz witzig. Also ist so American Dad typisch. So am Anfang und später wird es einfach völlig ernst und. Da ist eine Folge, wo ich wirklich, ist vielleicht eine der besten Episoden, die ich in Serien gesehen habe. Und weil die auch fernab von Komik einfach so intensiv war. Aber dazu habe ich auch nur die erste Staffel gesehen, gibt es jetzt auch schon zwei Staffeln. Mhm. Keine Ahnung, was da noch passiert ist, aber ganz nett. Und sonst The IT Crowd, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, habe ich zwar vorgeschlagen gesehen, aber auch nicht. Eine englische Serie, die so Big Bang Theory für... Ach doch, ich habe mal zwei Folgen gesehen, wo die da oft in so einem Büro rumhängen. Ja, die ist, finde ich, ganz witzig. Also britischer Humor. Ja. Kann man sich auch auf jeden Fall angucken. Habe ich auch nur eine Staffel gesehen. Mhm. Und sonst komm ich jetzt in den Bereich von den Eigenproduktionen, über die wir dann ja vielleicht noch gesondert sprechen. Okay. Dann hast du ja deine. Ja, ich überlege gerade, welche hier jetzt nicht Eigenproduktionen sind, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich glaube aber, die ich hier habe, sind alles Eigenproduktionen. Okay. Oder die anderen habe ich mir jetzt gar nicht mehr mitnotiert. Achso, naja, eine würde mir noch einfallen. Ja? Modern Family, aber über die haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Ja, zumindest hast du drüber geschrieben auch schon eine Kritik, ne? Ja, genau. Modern Family finde ich auch super. Ja. Mega witzig. Auch so eine Sitcom, die einfach viel besser ist als der ganze Quatsch bei ProSieben. Ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube, der Rest sind Eigenproduktionen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben Marco Polo. Muss man auch nicht. War solide, war gut, aber ich würde jetzt, wenn man es noch nicht gesehen hat, Narcos oder Better Call Saul voranstellen. Also die sind dann nochmal eine Länge besser. Okay. Das ist ja eh bei Netflix, da man sagt immer, die tollen Eigenproduktionen, House of Cards, Orange is the New Black, was ist noch in dem Rahmen, eben noch irgendwas Tolles gemacht. Also auf jeden Fall sagt man immer so, ja, Netflix machen ihre super Eigenproduktion, aber die haben auch sehr viel Schrott, muss man auch dazu sagen. Den man sowieso schon beim Durchschauen überhaupt gar nicht erst anwählt. Was habe ich gesehen? Irgendwas von dem einen von, wie heißt diese britische Sketch-Serie mit dem Dicken und dem nicht Dicken. Ach so. Ich weiß, wen du meinst. Little Britain. Little Britain. Genau, da hat der eine ja auch seine eigene Netflix-Serie. Pompey 2 oder irgend so ein Schrott. Okay. Und die hat einfach einen Stern. Und alle schreiben, wie grässlich und katastrophal das ist. Ja. Also Netflix macht, glaube ich, extrem viel. Mhm. Und hat dann halt ein paar gute Serien, aber auch ziemlich viele schlechte. Mhm. Was man nicht vergessen darf. Also, genau. Teilweise wollen sie wahrscheinlich auch so Sachen ausprobieren. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass... Ich weiß gar nicht, wie es ist. Wir kriegen ja im deutschen Netflix nicht die gleichen Sachen angeboten, die in Amerika oder sonst was laufen. Genau, da ist sowieso das Spektrum dann noch größer. Und dann denken sie sich vielleicht auch teilweise, naja, auch wenn sie woanders jetzt nicht so laufen, kann man im deutschen Markt ausprobieren. Ja. Na gut, du hast die beiden Serien jetzt schon angesprochen, Eigenproduktion. House of Cards, ne? Ja. Ist komplett von Netflix gewesen, genau. Bin ich erst eingestiegen, als schon die zweite Staffel lief und habe die erste Staffel gesehen, bin dann aber ausgestiegen, weil ich irgendwann zwischenzeitlich mal raus war, weil ich nicht so aufmerksam war und dann nie wieder so richtig den Einstieg gefunden habe und auch so ein bisschen gespoilert wurde schon, so was die dritte Staffel angeht. Das würde, egal. Ja. Ich habe davon auch nur zwei Folgen gesehen, was aber nicht daran liegt, dass ich sie schlecht fand, sondern dass ich einfach... Keine Ahnung, ich habe nie so Lust drauf. Ja. Ich denke mir dann immer so, wenn ich abends irgendwas gucke bei Netflix, dann will ich entweder was Lustiges gucken oder sowas wie Jessica Jones, wo ich nicht unbedingt aufpassen muss. Ja. Aber Ich kann dazu jetzt auch nicht sagen, ja. Ich habe es nicht gesehen. Also ich mochte den Stil eigentlich ganz gerne, so wie diesen gleichzeitig so ein bisschen Dokumentarstil, also dass er so auch in die Kamera spricht ab und zu und an den Zuschauer direkt sich wendet. Ja, aber dieses vierte Wandbrechen. Aber ich kenne auch Leute, die es überhaupt nicht mögen. Die haben auch House of Cards gesehen nach 2 Folgen. Nie wieder, weil er da zu oft in die Kamera gesprochen hat. Also ich finde es auch witzig, ist halt was anderes. Ja. Und naja, und die zweite, die habe ich auch tatsächlich komplett gesehen. Vielleicht damals auch noch an Mangelung von anderen Serien, die dann anliefen. Orange is the New Black. Mhm. Wo es so eine, ich würde sagen, so eine Eingewöhnungsphase gab, dass man so ein paar Folgen gesehen hat, dann hat man irgendwie sich halt eingeschaut und dann habe ich die neue Staffel dann doch auch gesehen gehabt. Also war ja gut sein. Und ich fand sie auch sehr gut, also ich kann es empfehlen, ja. Zweite Staffel noch ein bisschen stärker als die erste Staffel und die dritte so durchwachsen, aber insgesamt okay. Sehenswert. Also ich fand es ganz nett. Ja, würde ich auch noch unbedingt sehen. Ist ja eine dieser tollen Netflix-Serien. Mhm. Ja, dann würde ich mal noch zu den Eigenproduktionen. Erstmal zu den Serien, man darf ja nicht vergessen, dass die auch noch andere Sachen machen. Also Netflix macht ja nicht nur Serien, die machen ja auch noch viel anderes. Mhm. Aber erstmal zu den Serien. Daredevil, habe ich schon gesagt, ist halt eine Marvel-Serie, was an sich, ja, keine Ahnung, wer es mag. Also ich bin halt Marvel-Fan, ich mag die Filme hauptsächlich. Und die Serie ist halt einfach Marvel für Erwachsene. Also die trauen sich da mehr als in den Filmen. Es passiert viel mehr. Und ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Daredevil. Nee. Der soll ja grauenhaft sein. Mit Ben Affleck, der? Ja, genau. Ja. Mhm. Und da haben die es irgendwie geschafft, dieselbe Figur einfach viel besser, ansprechender zu zeigen. Mhm. Wobei da auch am Ende sehr viel wieder eingerissen wird, weil der Bösewicht halt Kingpin wird halt super charakterisiert für 3/4 der Serie und am Ende denken sich dann, also machen einfach alles kaputt. Ich will gar nicht sagen, was da genau passiert, aber hat mir nicht sehr gut gefallen, das Ende. Aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ja auch, glaube ich, extrem hoch bewertet bei IMDb und ja, überhaupt. Ja, über 9 auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich hier noch stehen Master of None, wobei ich das nicht aussprechen kann. Master of None ist schon richtig. Also hab ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, habe ich noch nicht gesehen, aber weiß ich, hast du ja auch schon drüber geschrieben gehabt. Ja, habe ich gesehen. Genau, und mit Aziz Ansari, kannst du gleich näher drauf eingehen, den ich auch schon hier und da gesehen habe von Stand Up oder aus Parks and Recreation, ja. Kennt man ihn wahrscheinlich noch vermehrt. Ja, kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Ja, ist nett. Also ja, also das Problem ist halt, dass ich den kenne aus, also ich habe viel von ihm gesehen, ich habe seine Programme, glaube ich, alle gesehen und ich habe Parks and Recreation jetzt nicht so viel gesehen wie du, ja. Also ich habe nicht alles gesehen. Ja, ich habe auch die letzten beiden Staffeln, glaube ich, nie mehr gesehen, aber ja, die anfänglichen, ja. Und da mag ich ihn halt nicht besonders, also ich finde seine Figur in der Serie jetzt nicht so die lustigste oder so. Ja, stimmt. Ist jetzt nicht, was man die Serie gucken sollte, aber sein Stand-up ist halt super. Also er spricht dann immer über Kleinigkeiten im Alltag, so dass eine Frau nicht antwortet, wenn man ihr schreibt oder so. Und das ist halt, also sein Stand-up finde ich super, das finde ich super witzig. Ja. Und die Serie ist jetzt halt nicht super witzig. Also es ist mehr ernst. Also es ist natürlich immer noch eine Comedy-Serie. Spielt er sich selbst? Nee, er spielt Dev, aber es soll er selber sein. Okay. Also ein bisschen wie bei Pastewka, wo er auch Pastewka ist. Ja, bloß bei Pastewka spielt er sich selbst als Arschloch und, ja, okay. Und dass sein ganzes Leben kacke ist und so. Und bei hier ist es halt, dass er sich wirklich selber spielt. Okay. Und mit seinen, hat halt seine Freunde, macht immer bei irgendwelchen Filmen mit. Nee, er macht bei Werbespots mit und dreht über die gesamte Staffel den Film The Sickening, wo alle krank werden und er ist dann so ein Forscher oder so, keine Ahnung. Und ja, da kommen halt immer so Kleinigkeiten, dass ob man jetzt Kinder haben sollte oder nicht, dann denkt er darüber nach, wie es ist, mit einer Frau zusammenzuziehen und so, halt, was jeder kennt quasi. Und wird das dann quasi so ein Monologform oder macht das dann auch zwischendurch auf der Bühne? Ist das? Nee, es ist alles Serie. Es ist alles Serie. Kein Stand-up. Okay. Es ist alles nur fortlaufende Handlungen mit sich selber als Dev. Ja. Also er heißt ja Dev. Und dann geht es um Immigranteneltern oder sowas. Also es gibt jede Folge ein Thema, über das nicht geredet wird, sondern was behandelt wird in dieser Serie. Und also wer das Programm kennt, der kennt die Hälfte aller Witze, weil es wirklich 1:1 teilweise übernommen wurde. Aber es ist halt, dann ist es halt witzig. Und ansonsten ist es halt wirklich auch ernst, weil man sich wiedererkennt und nachfühlen kann, was da passiert. Und finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ja. Ist schon eine komplette Staffel auf Netflix abrufbar. Also 10 Folgen, 30 Minuten. Ja. Also nichts Großes. Aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Also ja, nee, muss ja auch nicht. An sich abgeschlossen. Ja. Ja, und dann habe ich noch Bloodline. Ja, wollte ich immer mal sehen, bin ich aber noch nicht zugekommen. Soll ja ganz gut sein eigentlich. Ja, ist auch ganz gut. Also vielleicht, worum es geht, da gibt es halt, ich weiß gar nicht, spielt in Miami. Und da sind zwei Rentner, die sind schon relativ alt. Also keine Rentner, sondern alte Menschen. Die führen da ein Hotel oder so ein Erlebnishaus. Und zur Feier, dass es das jetzt schon ein paar Jahre gibt, kommen dann halt alle Kinder zurück. Und sie haben halt zwei Söhne und eine Tochter. Und die sind inzwischen natürlich auch erwachsen, haben Kinder und so, bla bla bla. Und der eine Sohn, der ist halt ein drogenabhängiger Krimineller, kommt zurück und möchte jetzt aber einsteigen ins Business bei ihnen. Und jetzt wissen sie alle nicht, sollen sie ihm glauben oder nicht, bla bla bla. Und in jeder Folge kommt halt immer so ein Foreshadowing, was passiert. Ja. Und das ist so geheimnisvoll. Und man denkt halt, er wird umgebracht von seinem eigenen Bruder oder eben nicht, man weiß es nicht so genau. Aber also die Serie drückt es dir so aufs Auge, dass da was passiert. Und sobald, und du denkst, es ist überraschend, aber es ist einfach nicht überraschend. Also ich wusste 4 Folgen vorher, was passieren wird, und dann ist am Ende so, ja, toll, Ernüchterung. Das war's jetzt. Und ja, die sieht aber auch extrem gut aus, hat super Schauspieler. Ist ja jetzt auch für den Emmy oft nominiert gewesen. Ist gut. Kann man sich ja auch angucken. Ist die in sich abgeschlossen nach der einen Staffel? Oder ist das offen für mehr? Oder spoilert das zu viel? Wenn du da nee, spoilert. Okay. Also, es ist abgeschlossen. Ja. Die Staffel, die ganze Serie hätte vorbei sein können. Aber sie machen einfach 2 Szenen am Ende rein, wo klar wird, dass jetzt noch eine Staffel kommt. Okay. Und das habe ich schon wieder vergessen. Das ist das Schlechteste, was ich je am Ende einer Serie gesehen habe. Man kann sich sehr offen halten, meinetwegen. Also man kann ja offen sein für eine neue Geschichte. Aber das ist einfach nur dumm. Also es gibt halt eine Figur, die über die ganze Handlung hinweg nicht weiß, was passiert, weil die Figur davon ferngehalten wird und so. Und am Ende der Staffel kommt dann halt ein Privatdetektiv zu ihr, den man in einer Folge gesehen hat, und sagt dann, ja, übrigens, sie wurden belogen von allen Leuten. Ich erzähle ihnen jetzt mal die ganze Geschichte. Und dann ist schon klar, ja toll, nächste Staffel wird es ein Problem geben mit der Figur, weil die jetzt alles erfährt. Und es wird, also durch eine Szene macht man alles kaputt, was in der ganzen Staffel passiert ist. Ja. Was, also so ein Schwachsinn, das hat mich richtig aufgeregt. Ansonsten war die aber echt gut. Und ja, ich hatte jetzt noch eine Serie. Ja, mir ist auch noch eine eingefallen. Ja, dann mach du das. Ja, ist, glaube ich, keine Netflix-Eigenproduktion, war dort aber, oder vielleicht doch, sie war zumindest gleich abrufbar, haben wir beide gesehen, Sense8, ist mir gerade wieder eingefallen. Ach ja, das ist auch eine Netflix-Serie. Ja, genau. gemischte Gefühle, kann man vielleicht so sagen. Also ich fand sie teilweise, du hast sie vor mir gesehen, hast damals schon gesagt, ich erinnere mich noch, dass du sie ganz gut fandest, das Ende aber katastrophal. Ja. Und ich fand, es war so eine Kurve. Die erste Folge fand ich, naja, sagen wir mal, grausam, ja, schlecht. Es ging dann so, ab Folge 3 hat es sich ein bisschen eingependelt, ging dann hoch, hatte so Anstieg, so in den mittleren Folgen 5, 6 und so weiter. Und gegen Ende hat es dann wieder so ein bisschen abgeklungen, wo das Ganze dann so ein bisschen aufgedröselt wurde. Und diese ganz vielen verschiedenen Ebenen dann irgendwie zusammenführen sollten. Ich fand es jetzt aber nicht so grausam, das Ende. Ich fand das schon an sich okay. Ich habe es aber auch gar nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich war am Ende auch so ein bisschen ernüchtert, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wenn es eine zweite Staffel kommt, die schaue ich mir nicht an. Dafür fand ich es teilweise schon doch ganz gut. Ja, vielleicht noch was man zu sagen, was da passiert. Also, ja. Also es ist auf jeden Fall ganz komisch. Es geht halt darum, dass am Anfang eine Frau in so einer Lagerhalle ist oder so. Genau. Und sich erschießt und damit 8 neue Sensates erschafft, was einfach nur 8 Menschen auf der ganzen Welt sind, die einen Geist quasi haben. Also wenn sie sich konzentrieren, können sie mit den anderen reden. Und wenn sie Emotionen haben, fühlen die anderes auch mit. Genau, die sind halt verknüpft miteinander und wenn der andere es zulässt, dann können sie sehen, was der andere gerade sieht. Genau. Und, so, ja. Und was ich in der Serie halt wirklich gut finde, ist halt mit dieser Prämisse hat man halt die Möglichkeit, Szenen zu machen, die man so nicht gesehen hat vorher. Ja. Also zum Beispiel, also es gibt in jeder Folge eine Szene, die wirklich extrem gut ist. Mhm. Die, wo ich auch sagen muss, ist super toll. In einer Szene, wo sie, da hat die eine Kopfhörer drin und hört dann so ein Lied. Ich weiß nicht, wie das heißt. What's going on? Ja, genau. Ja doch, das meinst du, genau, in der dritten Folge, wo sie es alle hören, ja. Und dann hören es alle und finden das Lied, dann alle singen mit und das ist, also diese Szene ist wirklich extrem gut. Genau, das meinte ich, das war die dritte Folge und ab da hatte man das Gefühl, jetzt, ja, jetzt läuft es. Wissen, was abgeht. Ja. Oder dann muss einer quasi Auto fahren, dann übernimmt einer, der halt gut Auto fahren kann. Oder dann entwickelt sich so eine Verfolgungsjagd-Szene oder so. Ja. Und die eine kann halt kämpfen und einer kann schauspielern, was glaube ich nur einmal benutzt wurde. Ja, richtig. Aber also sie haben alle ihre besonderen Fähigkeiten. Ja. Und ja, was, also die Handlung an sich ist mir so egal gewesen. Ich habe immer nur auf diese eine Szene gewartet pro Folge. Die eine Sexszene war auch extrem gut, wo der eine trainiert ist, der andere im Wellnessbad. Und zwei andere haben halt Sex und dann entwickelt sich das so. Ja, und das war, glaube ich, relativ gegen Ende. Ja, das kam am Ende. Das war auch extrem, also hat man so nicht gesehen. Halt. Ja, ja. Ja, aber es wurde halt alles um diese Prämisse rumgebaut und hat nicht immer geklappt. Nee, manchmal waren die Charakterentwicklungen dann irgendwie auch ein bisschen langweilig oder sind im Sande verlaufen. Also dieser indische Strang zum Beispiel war nie so richtig irgendein, hat nie mit den anderen so irgendwie zusammengepasst. Ja. Und diese ganze Serie, was an sich ganz cool ist, dass sie es machen, aber sie haben es halt wirklich mega deutlich gemacht, ist, dass ja von den Wachowski-Geschwistern, ehemals Brüdern, was wollte ich jetzt sagen, genau, es ist von den Geschwistern und die eine von denen ist ja, war ja ein Mann und ist jetzt eine Frau. Mhm. Und das merkt man ja auch an der Serie. Also diese ganzen Figuren, einer ist eine ist ein Transvestit. Ja. Einer ist schwul. Was haben die noch alles? Die eine ist in Japan und wird von ihrer ganzen Familie verarscht und ist auch alles so gemein. Mhm. Und das merkt man jederzeit, dass die, dass die einfach so einmal aufs Auge drücken sollen, wir sind alles nur Menschen, alles cool. Es ist relativ viel dann mit Paraden am Anfang. Ja, und so. Es ist hier und da ein bisschen. Nicht sein. Also ich finde es cool, dass man es macht, aber nicht so aufs Auge gedrückt. Ja, ja, also, das stimmt. Es ist wirklich nervig gewesen. Ja. Ja. Ja, also die haben nicht nur gute Sachen gemacht, die Wachowski-Geschwister. Ich glaube, wir machen darüber nochmal einen gesonderten Podcast. Ich habe mich durch ein paar Minuten von Jupiter's Candying gequält. Na gut, aber irgendwann gesondert dazu. Ja, na gut, ich finde ja auch Cloud Atlas nicht toll. Ja, fand ich gut, aber naja. Ja, ich... Ja. Du hast noch eine Serie, ne? Ja, ich hatte noch... Genau, ich habe noch eine Serie, nämlich auch eine Netflix-Eigenproduktion. Wie heißt sie? Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas dran ist. Ich glaube, es ist der ganze Titel. Ich bin mir ja nicht sicher. Ja, ist richtig. Habe ich ein paar Folgen gesehen. Über Kimmy Schmidt, die in so einem Kult ist und dann im Bunker gelebt hat mit 3 anderen Frauen. Genau. Für 20 Jahre oder so. Ja, ungefähr. Die soll über 30 sein, sieht aber aus wie 50, finde ich. Dann werden die halt aus dem Bunker befreit und sie lebt dann halt ein normales Leben, nur dass sie nicht weiß, was wie abgeht. Das funktioniert, genau. Wobei ich das nicht mal so, also, ja, egal. Also, diese ganze Prämisse ist halt, dass sie aus dem Bunker kommt und nicht weiß, was abgeht in der Welt und jetzt klarkommen muss. Aber ich finde, das war in der Serie überhaupt nicht. Also, sie ist doch voll klargekommen mit allen Sachen. Also, sie sollte den Geist eines 15-jährigen Mädchens haben? Hatte sie aber nicht. Ich fand sie war eine normale Frau. Ja, so im Großen und Ganzen, sie war halt teilweise so, ist so, geht immer so sehr naiv an die Sachen, ja, gut, ein bisschen ran, genau. Dann will sie sich nochmal für die 8. Klasse und so einschreiben, na gut, ja. Halt, geht halt nicht. Ansonsten wird sie aber auch in so eine, wird sie auch mit Leuten zusammengesteckt oder zu agieren gezwungen, die ja auch alle ein bisschen Schuss haben, teilweise. Die Vermieterin, aber, der Mitbewohner. Ja, sowieso. Ja, genau. Also alle, ich finde, die haben alle einen größeren Schuss als sie. Ja, genau, das finde ich aber auch, genau. Und dann, macht es irgendwie keinen Sinn, diese ganze Vorgeschichte zu machen? Also, ja. Also, nein, ich fand die Serie auch nicht sonderlich lustig. Ich fand, die war nett, aber... Hast du sie komplett geschaut? Ja. Achso. Ja, ich habe 3 oder 4 Folgen geschaut, wo sie dann anfängt, bei dieser einen Frau zu arbeiten, als Kindermädchen oder so. Ja, da entwickeln sich dann natürlich auch noch Geschichten. Ja. Ist ganz nett, würde ich sagen. Ja, ist ganz nett. Ja. Aber im Vergleich mit anderen Sachen von Netflix nicht zu vergleichen. Ja. Eine Sache ist mir auch noch eingefallen, hatten wir vorhin auch schon mal bisschen drüber gesprochen, jetzt ganz neu, seit einer Woche, glaube ich, auf Netflix, Bob and David, glaube ich, heißt die einfach nach. Ja, oder ja. With Bob and David, habe ich mir 2 Folgen angesehen, ist eine Art, so eine Mischung aus, teilweise ist so ein bisschen Stand-up, also spielt das vor Publikum oder ist es auf einer Bühne, und dann gibt es verschiedene Sketche in verschiedenen Situationen mit so einem relativ überschaubaren Cast und mitproduziert von Bob Odenkirk, den man aus Better Call Saul als Anwalt kennt. Und ich habe jetzt 2 Folgen gesehen. Wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Also wie heißt die Serie? Die heißt auch Bob und... Bob and David, ja. Also wird er David irgendwas David heißen. Das ist, glaube ich, sonst auch so ein bei Produzent. Bei Arrested Development mit. Da kenne ich. Kann sein. Auf jeden Fall sind es immer so Sketche. Und die sind nicht immer gut. Das kennt man ein bisschen aus dem deutschen Fernsehen, weil die meisten deutschen Comedy-Sachen sind ja immer so Sketche und mit Sketchen tue ich mich sowieso ein bisschen schwer. Ja. Und das gelingt denen auch nicht immer. Was man teilweise sieht, ist, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Folge haben sie teilweise das Setting so ganz woanders hin verlegt, wenn sie zum Beispiel einen Film gedreht haben, die Charaktere. Und das sieht dann richtig aufwendig aus, wie aus einer teuren Filmproduktion, also vom Bild, von allem. Und da sieht man, dass da doch ein großes Team dahinter steht, was diese Produktion ermöglicht. Und ansonsten vom Humor ist es mal lustig und mal auch wirklich nicht. Es ist, man kann so nebenbei mal gucken. Okay. Oder kann jeder so für sich selbst entscheiden, ob er dir was abgenommen kann. Ich habe auch gehört, dass es nicht lustig sein soll. Ja. Ist es auch teilweise nicht. Teilweise ja, teilweise nicht. Aber es ist ja... Na gut. Ja. Ja, also ich gucke mir es, glaube ich, nicht an. Nee, ja, ich habe überhaupt gar keine Lust auf diese Serie. Ja, nee, muss auch nicht. Ja, ich glaube, dann hätten eine Serie, das ist mir jetzt auch noch eingefallen, wo ich sie nicht gesehen habe, aber wo ich weiß, dass du sie gesehen hast. Oder zumindest teilweise Red Hot American Summer. Ja, stimmt. Gut. Soll ich darauf eingehen oder willst du erst mal sagen? Ja, ich kann sagen, dass ich die angefangen habe und grausam fand. Okay. Okay. Ja, gut. Ich habe die auch angefangen und fand sie auch ziemlich grausam. Zumindest so die erste und zweite Folge. Dann habe ich angefangen mit einem anderen Kumpel, der ja auch schon mit aufgenommen hat, Niklas, mit 1-2 Bier die Serie, immer wenn wir uns mal getroffen haben, eine Folge weiterzuschauen. Und die wird einfach immer besser. Das kann Niklas an einem anderen Podcast dann auch noch bestätigen. Sie ist teilweise flach von den Witzen, aber teilweise auch wirklich bewusst flach und parodiert später so schön verschiedene Serien- und Filmelemente, die man so aus anderen Produktionen kennt und ist so eine, wie kann man sagen, ich glaube, ich habe es in dem Podcast mit Niklas, da haben wir auch schon drüber gesprochen, vor 2 Wochen oder so, parodiert andere Sachen so schön, es sind tolle Running Gags dann am Ende drin, die Charaktere sind alle komplett überzeichnet, irgendwann stört es einen aber nicht mehr so. Das fand ich aber auch witzig, dass die ja die sollen ja 16 sein. Genau, genau. Die sind einfach alle alt und genau. der eine ist ja in dem Originalfilm, sieht er ja noch so ein bisschen aus wie 16, der Hauptcharakter mit dem Topfschnitt. Kann sein, ja. Der ist ja so fett, ja. Das passt überhaupt nicht. Aber das ist auch lustig, also man gewöhnt sich dran. Die Altersgruppen oder Kategorien stimmen überhaupt nicht. Aber am Ende ist es stimmig. Und macht wirklich Spaß. Also ich werde nochmal irgendwann sagen, wenn wir uns demnächst treffen, dass wir uns doch nochmal 1-2 Folgen davon anschauen. Okay. Weil ich die tatsächlich empfehlen kann. Erste und zweite Folge kämpft man sich ein bisschen durch, wird dann aber wirklich lustig. wenn man sich darauf einlässt, ja. Den Film dazu habe ich nicht gesehen. Den habe ich halt gesehen. Ja. Der war auch schon so, Das war, also der war teilweise so normaler Humor und dann werden da einfach Kinder umgebracht. Mhm. Also da war irgendwie, ist ein Kind ertrunken, hat dann gesagt, bitte hilf mir. Und dann hat der eine gesagt, nö, dir helfe ich nicht. Und dann ist es halt ertrunken. Und dann kommt ein anderes Kind, hat alles gesehen und es wird dann auch umgebracht. So. Aber sonst kommt nie so ein Witz. Das ist einfach nur im ganzen Film der einzige Witz, der so war. Aber nun gut. Ja. Ja. Können wir ja nochmal schauen, dann vielleicht sogar nochmal gesondert drüber reden. Weil ich glaube, da kann man recht viel dran sehen und einzelne Szenen tatsächlich auseinandernehmen, wo jetzt da die Parodie ist und so. Okay. Ja. Dann sind wir eigentlich mit dem, was wir kennen. An Serien, ja. Waren nicht so wenige, ja. Wir können jetzt noch kurz über Filme reden. Also Netflix hat ja nur eine einzige Eigenproduktion vom Spielfilm. Beasts of No Nation ist mit Idris Elba ist vor ein paar Wochen gekommen. Über den afrikanischen Bürgerkrieg mit Kindersoldaten und so. Finde ich von der Thematik nicht so toll. Deswegen habe ich mir noch nicht angeguckt, aber soll halt sehr gut sein. Und war halt, ist halt der einzige Spielfilm, den Netflix bisher produziert hat, glaube ich. Und den haben sie auch nicht ins Kino gebracht, weil sie haben ihn ins Kino gebracht, wo ihn aber niemand gesehen hat, weil ihn alle auf Netflix gesehen haben. Ja. Wo ich dann, nicht, also hat mich jetzt nicht so überrascht. Der soll halt gut sein. Und ansonsten zeigt Netflix halt viele, also nicht so viele Filme und vor allem alte Filme. Also von den neueren Filmen haben die kaum Lizenzen. Ja. Die sind dann bei Amazon. Ja. Was mir noch gerade einfällt, ist, da weiß ich nicht, ob es Netflix-Eigenproduktionen sind, aber es steht zumindest, glaube ich, oft drunter. Es gibt einige Dokumentationen, beziehungsweise Dokumentationen über Musiker zum Beispiel, kamen in letzter Zeit einige. Zum Beispiel über What Happened, Miss Simone, die ich gesehen habe, die ich sehr gut fand oder grandios. Die machen viele Dokumentationen. Genau, also das kann man. Chief Richards. Genau, das kann man noch sagen. Die sind wirklich sehenswert. Am besten da aber auch wirklich im Originalton schauen. Also vor allem bei so einer Dokumentation, weil ich habe einmal die deutsche Synchronisation reingeschaltet gehabt und die ist grauenhaft übersteuert. Also auf Englisch schauen, kann man mit Untertiteln machen. What Happened, Miss Simone über, wie heißt sie denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nina Simone, genau. Berühmte Sängerin. Und die kann ich sehr empfehlen. Ich überlege, was noch war. Ich habe noch was gesehen aus dieser Reihe, dieser Dokumentation. Habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf. Aber da kann man auch immer so ein bisschen schauen, was da Neues kommt. Die sind immer sehr gut gemacht. Ja, also die machen halt, wenn ich es jetzt so sehe, machen sie auch Dokumentationen über Dinge, die halt nicht so alltäglich sind. Was mir jetzt noch einfallen würde, wäre das über die Porno-Darstellerin, glaube ich. Hot Girls Wanted heißt die Dokumentation. Ja. Ich glaube, die ist auch von Netflix. Ja. Und dann über Computerdrucker, also 3D-Drucker gibt es eine Dokumentation. Oder über Ukraine, also die machen da auf jeden Fall viel. Weswegen ich auch vorhin gesagt habe, neben Serien machen die ja noch ziemlich viel. Und dazu gehören vor allem Dokumentationen, wo sie wirklich stark dran sind. Genau, ganz kurz, ich kann noch empfehlen, habe ich auch gesehen, aber es ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, The Other One, um die Band Grateful Dead und vor allem ein Mitglied von denen, auch sehr gut, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert. Okay. Ja. Ja, ich habe nur mal Video Games, The Movie gesehen, das ist eine Dokumentation, nicht von Netflix. Aber die war unglaublich scheiße. Weil, also für Leute, die sich für Videospiele interessieren, war überhaupt nichts Neues dabei. Und für alle anderen war es einfach nur Abfeiern von Videospielen, wo überhaupt nicht kritisch dran gegangen wurde. Es war ziemlich schlecht. Aber eigentlich wollte ich ja sagen, über Filme, da gibt es ja trotzdem einige bei Netflix. Also auch wirklich extrem gute Filme. Ja. Zum Beispiel Big Lebowski, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt sind schon zwei meiner absoluten Lieblingsfilme, die es da gibt. Und was will mir noch einfallen? Also ich gucke oft einfach rein, was es da so gibt, so kleine Filme, die man nicht so kennt. Also ich habe letztens gesehen Circle, heißt, glaube ich, Der Kreis auf Netflix, obwohl er eigentlich im Original in Deutschland Circle heißt, über eine Gruppe von Menschen, die in so einem dunklen Raum aufwachen, stehend unter ihnen so eine Plattform, und wenn sie die verlassen, werden sie halt durch einen Elektroschock getötet. In der Mitte ist so eine kleine Konstruktion, mhm, wo dann so Blitze rauskommen und denjenigen töten. Mhm. Und die, alle 2 Minuten läuft halt so ein Countdown runter, und wenn der durch ist, wird wieder jemand getötet. Und sie merken halt, dass sie wählen können mit ihren Händen, und dadurch entsteht dann so ein Wahlsystem, wer leben darf und wer nicht. Und der ist ganz witzig. Und es ist auch nicht mal im Kino erschienen in Deutschland. Deswegen, mhm, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und dafür finde ich Netflix immer ganz praktisch, so für kleine Filme. Ja. Nicht für die großen, die man eh schon kennt, sondern ja, ich gucke dann halt immer die kleineren Filme. Ja, man findet, wie gesagt, auch wirklich, wirklich gute Filme, auch mal so ein paar, wie gesagt, auch so ein paar Randsachen. Aber ja, wenn man hier reinschaut, Komödien zum Beispiel, Tuck and Dale vs. Evil, 7 Psychos, Brügge sehen und sterben, hat man hier halt direkt alle auf Abruf, und ja, das ist schon eigentlich ganz schön. Ja, und mit den Serien zusammen hat man eigentlich meist dann doch genug. Ja, genug hat man auf jeden Fall. Also ich komme gar nicht hinterher bei dem ganzen Kram. Ja. Ja. Kann sich noch ein bisschen ausweiten, das wird es ja jetzt wahrscheinlich auch. Dadurch, dass die Userzahlen ja immer weiter steigen, wird wahrscheinlich auch immer mehr Eigenproduktionen geben, kann man davon ausgehen. Und dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen mehr angeglichen mit dem amerikanischen und so weiter. Hoffentlich. Denke ich auch. Ja. Und zum Abschluss, wo wir schon über Aziz Ansari geredet haben, dessen Stand-Up-Auftritte habe ich auch alle bei Netflix gesehen. Bei Netflix nämlich neben Seriendokumentationen auch hauptsächlich Stand-Up-Auftritte zeigt, mhm, und auch groß produziert von Netflix. Was habe ich da halt? Also ich habe halt Aziz Ansari gesehen und will da aber noch viel mehr sehen. Also die haben zum Beispiel Eddie Murphy, der war ja, mhm, bevor er Schauspieler war, war ja ein Stand-Up. Mhm. Stand-Up, und hier, wie ist das? One of the Greats. One of the Greats. Chelsea Peretti. Genau, die habe ich auch noch gesehen. Ist nicht so witzig, aber die haben halt viel. Ja. Also das finde ich echt gut, weil ich Stand-Up eigentlich mag. In Deutschland gibt es aber keinen Markt. Also, genau, also ich tue mich schwer mit Stand-Up, zumindest weil man damit oft auch so deutsche Sachen verbindet, die aber meist so schlecht sind. Ich finde, es gibt keinen guten deutschen Stand-Up. Es gibt es kaum, nee, leider. Also es gibt vielleicht, wie nennt man das? Es gibt ein paar, ja, Kabarett-Sachen, Kabarett und so, die funktionieren schon, aber nicht dieses klassische Stand-Up, nee. Ja. Also Mario Barth und der Türke mit den langen Haaren, ich weiß nicht, wie er heißt. Ganz Bülent-Ceylan. Bülent-Ceylan, das ist einfach... Grotten... Ich glaube, der hat nicht mal ein Programm. Der geht einfach auf die Bühne und sagt irgendwas. Ich habe den mal versucht, 5 Minuten zuzuhören. Ja. Das ist einfach nicht witzig. Ja. Aber ich will jetzt Kabarett aus und vornehmen, wenn ich das gucke. Das ist eigentlich immer ganz witzig, aber da kenne ich mich einfach nicht aus. Und ich gucke dann lieber die amerikanischen Sachen, die leichtherziger und genauso lustig sind. Ja, nee, und es ist natürlich schön, wenn es so auch über Netflix aufbereitet wird. Ja. Am amerikanischen Stand-Up wird er oft auch genannt als einer der Größen, Louis C.K., da habe ich dann ab und zu mal reingeschaut, was ich auch teilweise sehr lustig fand. Da soll ja auch seine Serie super gut sein. Ja. Louis, glaube ich. Ja. Ja, und also die haben ja genug Leute. Ja. Ja, na, wunderbar. An sich... Wer ist das denn, was es zu Netflix so sagen gibt? Ja. Also es gibt natürlich noch genügend andere Sachen, die man da gucken kann, die jetzt keine Eigenproduktion sind. Ich sehe gerade Sherlock, Walking Dead, American Horror Story, sind auch alles tolle Serien. Ja. Also Walking Dead vielleicht, aber... Und mittlerweile, die Ansprüche steigen ja auch einfach, ansonsten gibt es auch... Ja, man kann sich auch nicht irgendeinen Schmuh angucken, der hat man keine Zeit für. Ja. Young Doctor's Notebook sehe ich auch, ist auch solide. Ja. Gibt schon viel. Ja, bevor wir jetzt hier alles aufzählen, was es sonst noch so gibt. Ja, genau. Ja, also wir benutzen es ja beide sehr häufig und sehr viel. Und würden es auch, glaube ich, so momentan so vom Angebot und so Amazon und so vorziehen. Ja, ich benutze Amazon nicht so viel. Nur für Mr. Robot habe ich es jetzt genommen. Und da finde ich einfach, die Aufbereitung da ist katastrophal. Also ich habe da, finde einfach nichts. Ja. Ich hab, also ich wollte Inside Llewyn Davis gucken bei Amazon, habe dann ewig gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Und dann war auf Deutsch und ich konnte nicht die Sprache ändern. Und dann, also es ist einfach, also Netflix ist da viel benutzerfreundlicher. Ja, das stimmt. Vom Angebot kann ich nichts sagen. Also bei Amazon ist ja auch viel nicht in der Flatrate drin, sondern genau, muss man sich kaufen. Genau, in der Regel musst du ja tatsächlich über die Suchleiste, kannst du Prime Video einstellen, dann kannst du ihn suchen, dann werden dir verschiedene Angebote angezeigt. Du musst aber wirklich noch schauen, ob es dann über dein Instant abrufbar ist oder ob du es kaufst. Also es ist halt von der Übersichtlichkeit nicht so schön, als wenn du hier so Kategorien hast und Vorschläge. Und, ja. Das ist hier schon ein bisschen besser gelungen. Genau. Und wird sich wahrscheinlich dann auch auf lange Sicht ganz gut da durchsetzen. Also, ja. Ja, sehe ich genauso. Insofern würde ich ja einfach sagen. Genau, vielleicht folgt nochmal irgendwann ein Podcast zu Netflix. Das wird ja hier schließlich stetig erweitert. Ja. Und genau. Jo. Das wäre es dann. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Mal gucken, wo wir wieder sind. Neuigkeit zu unserem Blog. Den erreicht ihr jetzt auch nur über filmexo.com. Ach ja, stimmt. Genau. Ja, falls irgendjemandem aufgefallen sein sollte, dass momentan gerade einige Bilder fehlen, die folgen demnächst hoffentlich. Wir kümmern uns da so ein bisschen um Rechte und so. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay.